doch wohl zu unterscheiden wären. Nur von Seiten ihrer Gründe nicht, denn gründen alle sich nicht auf Geschichte, geschrieben oder überliefert, und Geschichte muss doch wohl allein auf Treu und Glauben angenommen werden. Nicht? Nun, wessen Treu und Glauben zieht man denn am wenigsten in Zweifel? Doch der Seinen, doch deren Blut wir sind. Wie kann ich meinen Vätern weniger als du den deinen glauben? Oder umgekehrt? Das Nämliche gilt von den Christen. Nicht? Aber lass auf unsere Ring uns wiederkommen. Also wie gesagt, die Söhne verklagten sich und jeder schwur dem Richter unmittelbar aus seines Vaters Hand den Ring zu haben. Wie auch war. Und nun, der Richter. Mich verlangt zu hören, was du den Richter sagen lässest. Der Richter sprach, ich höre doch, der rechte Ring besitzt die Wunderkraft, beliebt zu machen, vor Gott und Menschen angenehm. Das muss entscheiden, denn die falschen Ringe werden doch das nicht können. Nun, wen lieben zwei von euch am meisten? Ihr schweigt. Jeder liebt sich selber nur am meisten, so seid ihr alle drei betrogene Betrüger. Eure Ringe sind alle drei nicht echt. Der echte Ring vermutlich ging verloren. Den Verlust zu bergen, zu ersetzen, ließ der Vater die drei für einen machen. Herrlich, herrlich! Und also fuhr der Richter fort, wenn ihr nicht meinen Rat statt meines Spruches wollt, geht nur. Mein Rat ist aber der, ihr nehmt die Sache völlig, wie sie liegt. Hat von euch jeder seinen Ring von seinem Vater, so glaube jeder sicher seinen Ring den echten. Möglich, dass der Vater die Tyrannei des einen Ringes in seinem Hause nicht länger dulden wollen. Und gewiss, dass er euch alle drei geliebt und gleich geliebt, indem er zwei nicht drücken mögen, um einen zu begünstigen. Wohlan! Es strebe von euch jeder um die Wette, die Kraft des Steins in seinem Ring an Park zu legen. Komme dieser Kraft mit Sanftmut, mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun, mit innigster Ergebenheit in Gott zu Hilfe. Und wenn sich dann der Steine Kräfte bei euren Kindeskindern äußern, dann lad ich über tausend Jahre sie wiederum vor diesen Stuhl. Dann wird ein weiserer Mann auf diesem Stuhle sitzen als ich und sprechen: So sagte der bescheidene Richter. Gott, Gott. Saladin, wenn du dich fühlest, dieser weisere, versprochene Mann zu sein. Ich Staub, ich nichts, o Gott. Was ist dir, Sultan? Nathan, lieber Nathan, die tausend Jahre deines Richters sind noch nicht um. Sein Richterstuhl ist nicht der meine. Geh, aber sei mein Freund. Und weiter, hätte Saladin mir nichts zu sagen? Nichts. Ich hätte noch Gelegenheit gewünscht, dir eine Bitte vorzutragen. Rede. Ich komme von einer weiten Reise, auf welcher ich Schulden eingetrieben. Fast habe ich des baren Gelds zu viel. Die Zeit beginnt bedenklich wiederum zu werden, und ich weiß nicht recht, wo sicher damit hin. Da dachte ich, ob nicht du vielleicht, da doch ein naher Krieg des Geldes immer mehr erfordert, etwas brauchen könntest. Nathan, ich will nicht fragen, ob Al-Hafi schon bei dir gewesen, Will nicht untersuchen, ob dich nicht sonst ein Argwohn treibt, mir dies Erbieten freierdings zu tun. Argwohn? Ich bin ihn wert. Ich muss dir nur gestehen, dass ich im Begriffe stand. Dann wär uns beiden ja geholfen. Dass ich aber dir all meine Barschaft nicht kann schicken, das macht der junge Tempelherr, dem du das Leben spartest. Für ihn habe ich noch eine große Post vorher, hier zu bezahlen. Hab ich doch diesen Jüngling ganz vergessen. Kennst du ihn? Wo ist er? So weißt du nicht, wie viel durch deine Gnade von ihm auf mich geflossen. Er, mit Gefahr des neu erhaltenen Lebens, hat meine Tochter aus dem Feuer gerettet. Er, tat er das? Ja, danach sah er aus. Das hätte mein Bruder auch getan, dem er so ähnelt. Geh, hol ihn her. Ich habe meiner Schwester von diesem ihren Bruder, den sie nie gekannt, so viel erzählet, dass ich sie sein Ebenbild doch auch muss sehen lassen. Geh, hol ihn! Augenblicks. Und bei dem anderen bleibt's doch auch. Ach, dass ich meine Schwester nicht horchen lassen. Wie soll ich alles das ihr jetzt erzählen?